Abralenzabra. Zitronenfalter auf Schlittschuhen sausen in Spiralen um die letzten Eiszapfen. Sonne tropft von den Dachrinnen. Der Föhn jagt Stadtansichten über den Himmel. Aus den Landschaftsausblicken quillt frische Erde. Der Gärtner vertikutiert das Gehirn und macht den Blick mehltaufrei. Die Oma hat neue Gartenstühle gestrickt. Auf der Vogeltränke steht ein alter Schlager, Kopf. Socken und Sandalen übernehmen das Kommando. Die Strumpfhose geht ins Exil. Zwei Liegen paaren sich auf der Terrasse, wohl wissend, dass der Vorhang hinter der Gardine spechtet. Mitten hinein in diese Idylle schneien Yetis und der Winter feiert fröhliche Urständ. Ohne Ansehen der Person frieren die Eismänner sämtliche Lenzattribute in handliche Blöcke. Zitronenfalter und Gartenstühle, Omas und Gärtner, Schlager und Socken, Sandalen und sich paarende Liegen. Die kalte Sophie macht auf Erlöser und ertränkt alles mit Whisky on the Rocks bis zum bitteren Ende aller Eiswürfel im Sommerloch.